my analysis. My analysis. Yeah. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Typ namens Bernd, der sich gern über den Trübsinn beschwert. In Deutschland war alles kühl, ist so nervt. Alles hier ist ein Spießer, mürbe und ernst. Und der Bernd fühlt sich eh mehr so als Weltbürger. Nach Australien jettet der mal schnell rüber. Nur nicht nach Afrika, da haben alle Gelbfieber. Bernd ist ziemlich schlau, liest pro Woche 11 Bücher. Auch in Englisch, denn das kann der Bernd gut. Durch New York geht er gern zu Fuß. Doch er hat ein bisschen Hunger, hockt sich in eine Bar für einen Obstsalat. Und zwar mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Der war schon überall und hat Geschichten zu erzählen, was er gern tut. Denn er mag im Mittelpunkt zu stehen. Er hat viel fotografiert, ordnet Bilder nach System. Eine Box für jede Reise, leider will sie keiner sehen. Der Bernd will nichts verpassen, folgt dem City Guide. Doch bei Sightseeing-Touren ist er immer allein. Denn er geht allen auf den Sack, keiner will bei ihm sein. Dann zieht er sich halt abends ein paar Kinofilme rein. Yeah, man. Und zwar auf Englisch, denn das kann der Bernd gut. Durch New York geht er gern zu Fuß. Doch er hat ein bisschen Hunger, hockt sich in eine Bar für einen Obstsalat. Und zwar mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Die Leute sagen, Bernd nervt, Bernd ist ein Idiot. Aber Bernd ist das egal, Bernd ist international. Wenn die Leute sagen, Bernd nervt, Bernd ist ein Idiot. Ist dem Bernd das egal, Bernd ist international. Seine Freunde sagen, Bernd nervt, Bernd ist ein Idiot. Aber Bernd ist das egal, Bernd ist international. Sogar die Eltern sagen, Bernd nervt, Bernd ist ein Idiot. Doch dem Bernd ist das egal, Bernd ist international. Mit Ananas.